sonido combativo nos llena de felicidad. Une pasiones en un mismo caminar. La cresta y una camiseta, cualquiera puede pasear. Lo que marca la diferencia es algo más. ¡Sí! Es aplicar la teoría, primar la solidaridad. Es combatir lo impuesto por la autoridad. Odiar la fija burguesía, no tolerar la ambigüedad. Ser enemigo del fascismo hasta el final. Fúndete en el ritmo contagioso de la subversión. Entonar el himno de la dura de la lucha. Esto es latido conformista, rabia y convicción. Es actitud punk. Esto es latido conformista, radio conformista. bizitza galdu zutena Matxitako lindako Ezkaita zundariak Gure bazoen odola Da gure errotasuna Zerbedan izan gara Lotzabe iraintu bat Txometan atxilotu Eta torturatu bat Zakin ez azue bengoz Ez du nirea holkua Gutsi bakean gurean Alduzuen bitartean Right laws of the maybe sham to make sure. pesar de la dificultad que se tiene en esta realidad. La guadaña a tu lado va esperando su oportunidad. Vacila de enero que te está para asustarte el golpe final. Pero tienes no te motiva, no te vas a intimidar. De su falta de adrenalina saltas al vacío sin mirar. die gleiche Sauerei. Ich kannte das zu mein Leben, sie versicht. Denn nur für den Wahlkampf, da brauchen sie dich. Du kannst hoffen, du kannst wählen, da kannst alle erkennen. Es ist nicht, er wird sie trotzdem gewinnen. Von BND kontrolliert der Wirtschaft, subventioniert im Aufsichtsrat, in meinem Spagat. Ihr sitzt fett, der Schalk im Nacken und sie zittern noch ein bisschen. Was wird er auspacken? Du kannst hoffen, du kannst betteln, kannst an alle anzetteln. Es ist nicht, ihr wird sie trotzdem wählen. Schickt den Doppeldreif am Namen, geben ihren Senf dazu. Nein, sie wollen erst nicht sehen, wie wir weiter untergehen und sie noch verzückt im Spiegel ansehen. Du kannst hoffen, du kannst betteln, kannst an alle anzetteln. Es ist nichts, sie wird sie trotzdem bedienen. Trotzdem wir nicht! Perdido, sin encontrar el camino. Perdido. vas a estar a casa, que no hablan, lo conocemos equivocado. Se metan el polo del moratón, no chido una pequeña confusión. Oiga, que yo no, que tú no, que toma la sed, tan resistón. Hostia la boca, por razón de mentón. Hostia la boca, por razón de mentón. Hostia la boca, por razón de mentón. Hostia la boca, por razón de mentón. Hostia la boca, por razón de mentón. We'll be right back. Schnitzel, das schmeckt gut. Auf Synthies hat er eine Wut. Er isst so gern Chibachichi. Kroaten mochte er noch nie. Der Sascha, der ist Deutscher. Und Deutsch sein, das ist schwer. Und so deutsch wie der Sascha, berappt und immer mehr. Ja, der Sascha, der ist Deutscher. Und Deutsch sein, das ist schwer. Und so deutsch wie der Sascha, berappt und immer mehr. Sogar das Alphabet, weiß wo der Führer Bunker steht. Ein mieser Mann, das ist kein Depp. Der Sascha ist ein deutscher Rap. Er ist politisch informiert und weiß, dass jeder Fremde stört. Und auch sein treuer Schäfer und Bär. Jetzt nicht ohne Grund, denn der Sascha, der ist Deutscher. Und Deutsch sein, das ist schwer. Und so deutsch wie der Sascha ist man nicht nebenher. Ja, der Sascha, der ist Deutscher. Und Deutsch sein, das ist schwer. Und so deutsch wie der Sascha ist man nicht nebenher. Ja, der Sascha, der ist Deutscher. Und Deutsch sein, das ist schwer. Und so deutsch wie der Sascha nebenher. Ja, der Sascha, der ist Deutscher. Und Deutsch sein, das ist schwer. Wer so deutsch wie der Sascha ist, der ist sonst gar nicht mehr. Jetzt ist der die Sau erst raus und geht zum Baselantenhaus. Dort schmeißt er eine Scheibe ein, denn jeder Neger ist ein Schwein. Da zündet er die Bude an, ein jeder tut halt, was er kann. Beim Thema deutsche Gründlichkeit, da ist er voll Bescheid. Ja, der Sascha, der ist Deutscher. Und Deutsch sein, das ist schwer.